ein Buch für 7.000 bis 8.000 Euro pro Exemplar. An die 300 Stück davon sollen schon vorbestellt sein beim kleinen spanischen Verlag Siloe. Das ist an und für sich ein Ereignis, aber damit nicht genug, denn das Voynich-Manuskript kann niemand lesen. Stefan Trinks ist Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. 1912 entdeckte der amerikanische Antiquar Wilfrid Voynich in einem italienischen Jesuitenkolleg ein mittelalterliches Manuskript, das heute in Yale ist und noch immer eben ein Rätsel. Warum? Zum einen, Sie haben es bereits genannt, ist es bis heute den begnadetsten Informatikern nicht gelungen, die auf über 100 Seiten zu findende Schrift zu entziffern. Ebenso wenig ist es gelungen, uns Kunsthistorikern und vielen anderen Symbolforschern die Illuminationen neben den Texten zu entschlüsseln. Es sind drei Grundmotive. Zum einen astronomisch-kosmologische Darstellungen, es sind zum anderen botanisch-pharmazeutische Pflanzendarstellungen und zum dritten nackte, badende Frauen. All diese drei Gruppen sind rätselhaft, insofern als die Pflanzen nicht existieren. Die badenden Mädchen höchst ungewöhnlich ihre Hände in Röhrensysteme legen, die aber matrixhaft organisch wirken. Zum dritten die kosmologisch-astronomischen Darstellungen ebenfalls keinen Sinn ergeben. Wie kunstvoll sind denn diese Zeichnungen? Extrem gute Tinten und Farben. Auch die Linienführung der Illuminationen ist extrem gekonnt. Auch die Pflanzendarstellungen mit leuchtenden Farben ausgeführt sind auf einem hohen Niveau. Und warum können nicht mal Kryptologen die Zeichen entziffern? Weil es tatsächlich, auch wenn es Entlehnungen aus dem arabischen und lateinischen Alphabet gibt, die meisten Symbole völlig unleserlich sind. Also es gibt zwar Anklänge an das armenisch-georgische Alphabet, aber dennoch sind alle Zeichen mit den derzeitigen Möglichkeiten nicht entschlüsselbar, obwohl es seit dem Kauf 1912 schon verschiedenste Versuche gegeben hat, nicht gelungen, auch nur einen Satz dieses Manuskripts zu entziffern. Ob sich da jemand einen Spaß gemacht hat oder eine ernsthafte, vielleicht verbotene Nachricht verschlüsselte, worüber spekuliert man denn dann da seit fast 100 Jahren? Nun, ein solch unlesbares Manuskript fordert natürlich jeden an Verschwörungstheorien, aber eben auch Dechiffrierungen Interessierten in extremem Maße heraus. Man möchte natürlich diese unlesbare Schrift, ähnlich wie die Schrift der Maya oder Azteken, lesen können. Es gibt Vermutungen, dass vielleicht in dieser Vielzahl der Zeichen, die sich aber in der Abfolge kein einziges Mal wiederholen, möglicherweise ein kleiner Inhaltskern steckt und das andere sozusagen Füllsel sind, um diesen kleinen Inhalt zu verbergen. Aber auch das muss nicht sein. Es kann tatsächlich sein, dass es sich um eine reine Kunstsprache handelt. Also eine sozusagen Plansprache, wie das die Informatiker sagen würden. Und natürlich gilt das auch für die Abbildungen, die wir als Kunsthistoriker natürlich extrem spannend finden. Auch dort sind eben komplett unbekannte und wahrscheinlich auch tatsächlich nie existiert habende Pflanzen dargestellt, die der reinen Fantasie dieses Künstlers entspringen. Welchen Stellenwert hat denn dann dieses Voynich-Manuskript für die Kunstgeschichte? Ja, einen großen, denn das folgt natürlich einer uralten Tradition, auch wenn das immer so als Unikum hingestellt wird, was es in dieser Form, in dieser Kombination aus unentzifferbarer Sprache und Abbildungen auch ist. Aber dennoch gibt es natürlich Vorläufer im gesamten 15. Jahrhundert, aus dem das Manuskript stammt, haben wir ja zum Beispiel, wenn wir Marienfiguren anschauen im Skulpturenmuseum, immer wieder den Fakt, dass auf den Mariengewändern, auf den Borden pseudokufische Schriftzeichen zu finden sind, die überhaupt nicht existieren. Kufisch meint sozusagen Arabisch in der Sprache der Zeit, und diese Schriftzeichen, die dort vom Künstler erfunden wurden, waren einfach nicht lesbar. Genauso gibt es natürlich in den zahllosen Bibeln immer wieder die Tatsache, dass da hebräisierende oder natürlich auch griechische Buchstaben, die oft auch nicht gekonnt wurden und eingestreut wurden, um eben diesen drei Ursprachen der Bibel, Griechisch, Hebräisch und Lateinisch, zu entsprechen, eingeschmuggelt wurden. Also es gibt bei Vorgängern von Leonardo verschiedene Fantasiealphabete. Das alles existiert, und erst recht natürlich derartig fantasievolle Abbildungen, die schon in der mittelalterlichen Kunst relativ verbreitet waren. Verbürgt ist, dass sich das Manuskript im Besitz von Kaiser Rudolf II. Befunden hat, also irgendwie Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Gibt es darüber hinaus Theorien, wo, wann und durch wen das Manuskript entstanden ist? Diese Theorien gab es immer und die haben auch durchaus einen triftigen Grund. Es war beigelegt in diesem Manuskript, das eben Wilfried Voynich entdeckt hat, in einem italienischen Jesuitenkolleg, ein Brief von Johannes Markus Marchi aus dem 17. Jahrhundert, der besagt, dass es von einem italienischen Händler für die gigantische Summe von 600 Golddukaten an Kaiser Rudolf II. Verkauft wurde. Und bald darauf stellen sich eben schon erste Spekulationen ein, die sagen, es könnte von Roger Bacon sein, das haut allerdings stilistisch zeitlich nicht hin. Und dann die große Vermutung, dass es von den beiden Briten am Hof Kaiser Rudolfs II., John Dee und von vor allem Edward Kelly, dem Alchemisten, um etwa 1580 sind die am Hof in Prag von Kaiser Rudolf nachweisbar, gefälscht worden wäre. Das ist allerdings dann wieder zu spät. Wenn wir 1580 sind, dann müsste es sich also um einen ausgesprochenen Nachzügler stilistisch handeln, von den Frisuren und den Kleidungsstücken her. Außerdem ist es über Radiocarbon-Methode tatsächlich ins 15. Jahrhundert datiert, das Pergament und die Tinten. Also insofern haben wir es wahrscheinlich schon mit einer früheren, fantasievollen Kreation zu tun, die aber natürlich das große Interesse dieses Kaisers geweckt hat, den Kaiser Rudolf II., wenn wir zum Beispiel an den genialen Maler Acimboldo denken, war ja bekannt dafür, dass er um seinen Hof herum diese riesige Kuriositätensammlung angehäuft hat. Also es konnte gar nicht bizarr und skurril genug sein in der Sammlung. Und wenn wir an Acimboldos Porträt dieses Kaisers aus Gemüse und Obst denken, dann sind ja diese Porträts ebenso skurril wie das vorliegende Voynich-Manuskript. Und insofern ist es für uns, ob es sich nun um eine in Anführungszeichen Fälschung handelt oder ob es tatsächlich innerhalb dieses Klosterkontextes, in dem es aufgefunden wurde 1912, entstand, relativ uninteressant. Interessant ist, dass es sich tatsächlich um ein Unikat handelt, das vollkommen neue Fantasien, zum Beispiel eben dieser Badenmädchen in den Röhrensystemen, bietet, vollkommen neue astronomische Tafeln, die reiner Fantasie entspringen und natürlich auch die Pflanzenwelt einer sozusagen überirdischen, paradiesischen Neuschöpfung entsprechend vorstellen. Nun hat der kleine Silouet Verlag in Burgos in Nordspanien sich die Rechte für den Faksimile-Druck in Yale gesichert. Darf man das einen Coup nennen oder ist das verlegerischer Selbstmord? Das ist ein absoluter Coup, denn ohne Schleichwerbung für diesen kleinen Verlag machen zu wollen, hätten sie sich dort kein genialeres Manuskript für ihre 898 Faksimile-Exemplare aussuchen können. Denn man kann jetzt schon sagen, anhand der Anzahl der Vormeldungen, dass das eines der sehr wenigen Faksimiles sein wird, das sich bis zum letzten Exemplar vermutlich verkaufen wird. Das ist sicherlich aber auch, und der Verlag hat ja sehr lange mit der Beinecke Rare Book and Manuscript Library der Yale University in Amerika verhandeln müssen, dass man überhaupt dieses Unikat faksimilieren darf. Vermutlich steckt subkutan auch die Befürchtung einer gigantischen Fälschung immer noch in den Köpfen der Bibliothekare. Sagt der Kunsthistoriker Stefan Trinks von der Berliner Humboldt-Universität. Vielen Dank für diese Erläuterung und einen schönen Abend. Sehr gerne.